Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Wohnungen für Flüchtlinge gesucht, neue Seminare zum beruflichen Wiedereinstieg und VC Nienburg reist personalgeschwächt nach Sehnten. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. begrüßte kürzlich die Vorsitzende des Arbeitskreises Wissenschaft und Kultur und den neuen kulturpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Im Hinblick auf die Kulturentwicklung und die Projektförderung sahen sich Verband und Landespolitiker auf einem gemeinsamen Weg. Sowohl das Land als auch Weser-Hunte wollen in Zukunft verstärkt diejenigen kulturellen Aktivitäten fördern, die sich an breite Bevölkerungsschichten richten. Die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft im Landkreis Nienburg bietet eine neue Seminarreihe an. Diese richtet sich vor allem an Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg anstreben. Hierbei sollen die angebotenen kostenfreien Seminare unterstützen. Den Inhalt der Seminarreihe erläutert Katrin Fädler. Zum einen geht es um die Koordinierung im Vorfeld. Wie schaffe ich es überhaupt, wieder einzusteigen, also sich zeitlich zu überlegen, wie viel Zeit habe ich? Es geht nicht darum, wie ist die Stelle? Das sagen viele, ja, kommt auf die Stelle an. So ist es eben nicht, sondern ich muss vorher überlegen, ich habe 10 Stunden, 15, 20 Stunden, in denen ich einsteigen kann und wie kann ich das dann auch organisieren und koordinieren mit meiner Familie, meinen Kindern oder den zu pflegenden Mitangehörigen. Die Stadt Nienburg sucht weiterhin leerstehenden Wohnraum für ankommende Flüchtlinge. Dies teilte nun die Verwaltung mit. Bürger können sich bei Ralf Bergmann im Nienburger Rathaus melden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen des VC Nienburg spielen am Samstag auswärts in Senden. Der dortige ASV hat zuletzt mehrere Wochen die dritte Liga angeführt und ist momentan Tabellenzweiter. Nienburg kämpft um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Die Nienburgerinnen um Trainer Thomas Platner gehen aller Voraussicht nach stark personalgeschwächt in diese Begegnung. Ja, momentan müssen wir wieder auf uns schauen. Wir haben wieder mehrere Ausfälle gehabt. Somit haben wir gestern gar nicht mehr trainiert, weil wir einfach nur 4, 5 fitte Leute hatten. Somit müssen wir uns auf uns schauen und gucken, mit welcher Mannschaft wir dort auftreten können, um entsprechend für Senden eine Möglichkeit zu bieten, dass wir da sauber mithalten können. Beginn der Partie ist Samstag um 19 Uhr in Senden. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.